Hallo, herzlich willkommen zum Uncast Episode 534. Google hat was Neues. Ja. Interessant ist, was Google hier vorgestellt hat diese Woche. Ja, da gab es ja so ein Event. Ja. Ich habe mir es diesmal gespart. Hab's nicht live angeguckt, weil. Ach ja, ne, ich bin jedes Mal dann so enttäuscht in den letzten Jahren oder letzte ein, zwei Jahren kann man schon sagen, ja. Das wäre hier sicherlich auch wieder der Fall gewesen, aber ein paar gute Sachen waren dabei. Vorher noch kurz die Kamera-Hitliste von der DxOMark-Seite. Da möchte ich euch mal kurz noch einen Überblick geben, denn das neue Samsung Galaxy Note 20 Ultra ist getestet worden und hat nicht den Einzug geschafft in die Top 10. Ja, knapp verpasst. Die Geräte sind mit deutlicher Führung Xiaomi Mi 10 Ultra und 130 Punkten Huawei P40 Pro mit 128 Punkten. Danach kommen Vivo X50 Pro Plus, Honor 30 Pro Plus, Oppo Find X2 Pro und Xiaomi Mi 10 Pro sowie das Huawei Mate 30 Pro 5G. Dann kommt noch das Samsung Galaxy S20 Ultra. Das ist das erste nicht-chinesische Gerät auf der Liste. Das muss man sich vorstellen, ja. Platz 8. Ja. Und das Honor V30 Pro. Also, ihr seht, hier ist eben einiges im Umbruch und wir wollten ein perfektes Kamera-Handy, dann holt euch lieber eins Xiaomi, Huawei, Vivo, Honor oder Oppo. Die sind momentan ziemlich cool unterwegs. Nicht schlecht. Die Unterschiede sind wirklich frappierend. Also der Unterschied zwischen Xiaomi Mi 10 Ultra, 130 Punkte, Galaxy Note 20 Ultra 5G, 121 Punkte. So groß sind die Unterschiede. Wow. Ja gut, das nur am Rande, das wollte ich gesagt haben. Ich mache jetzt weiter mit dem Thema schlechthin. Google hat was Neues, Leute. So wenigstens ein klein wenig Freude gibt es da. Und zwar der Gaming-Streaming-Dienst, erstmal was anderes. Google hat ein neues Streaming-Gerät, ja, Chromecast mit Google TV. Also Google TV, ja, ist das Pendant zu Android TV. Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt alles umgenannt wird in Google TV, kann ich mir durchaus vorstellen. Also das ist jetzt speziell hier für dieses Chromecast-ähnliche Gerät. Es ist ein Chromecast, aber auch nicht. Chromecast mit Google TV. Damit werden viel mehr Möglichkeiten eröffnet. Zum Beispiel, dass man nicht generell mehr ein Smartphone braucht, um hier nur eine ganz passive Streaming-Lösung zu steuern, sondern hier ist eine TV-Fernbedienung dabei, also eine Fernbedienung für dieses Gerät. Und damit kann man dann eben auch ohne Android-Handy das Gerät bedienen mit der Google TV-Oberfläche, die eben Android TV entsprechend entspricht und das Ganze mit 4K, HDR, 60 Frames pro Sekunde, Dolby Vision und diese Oberfläche hat dann eben bei dieser Oberfläche hat man dann eben die Möglichkeit, die verschiedensten Apps zu installieren, so dass man zum Beispiel Netflix anschauen kann, Amazon Prime Video und alles Mögliche, was es eben so normal gibt. Ja, ich denke auch Crunchyroll wird da drauf laufen, schätze ich mal ganz einfach. Und so weiter und so weiter. Damit hat es eben einen deutlichen Zuwachs bekommen, was die Benutzungsfähigkeit betrifft. Man hat es ja in letzter Zeit gesehen, also der Chromecast ist kaum noch zu nutzen, vernünftig mit dem Smartphone. Abbrüche ist an der Tagesordnung. Außer Sync kommt das Ding, das war schon immer so, kommt das Ding schneller, als man A sagen kann. Und damit ist eben die Steuerung mit dem Handy passé. Das heißt, man startet es zum Beispiel eine Sendung, ja, läuft ab. Smartphone legt man erstmal hin. So, wenn es gut läuft, ist erstmal eine Zeit lang okay. So, dann kommt irgendwann mal ein Punkt, wo man vielleicht mal zurückspulen will. Und dann startet man das Smartphone. Und dann sieht man, okay, auf dem Smartphone hat es schon aufgehört, die App zeigt es schon nicht mehr an, dass das auf dem Chromecast läuft, und man hat eben riesige Probleme, dann wieder reinzukommen. Das ist auch teilweise nicht möglich. Also ein Riesenhaufen Mist, sagen wir es mal so. Ja? Könnt es einfach abkürzen, ein Riesenhaufen Mist ist der Chromecast geworden. Und das hier verspricht jetzt diesen Mist ein bisschen wieder zu verbessern, ja? Indem es dann auch hoffentlich wieder funktioniert. Zumindest, wenn man das mit der Fernbedienung nutzen kann, so meine Hoffnung, und man das Handy außen vor lassen kann, dann wird es sicherlich auch funktionieren mit Funktionen, schon mal vor, zurückspulen, ja, pausieren, natürlich, klar, und eben auch andere Funktionen, die man dort nutzen kann. Coole Sache also. Ist nicht mehr so rund, sondern oval, ja, vielleicht könnte man so sagen, so. Und wird auch hinten in den HDMI-Anschluss gesteckt. Die Verbindung erfolgt leider nur wie beim Chromecast über Wi-Fi, aber ich glaube, das, ja, muss man sich halt gefallen lassen. Und das Ganze hat leider noch einen kleinen Haken. Der neue Chromecast wird von Google Stadia zurzeit nicht unterstützt. Erst für 2021 ist geplant, dass dann irgendwann diesem Jahr dann der Chromecast, dieser neue Chromecast, auch mit dem Google Stadia zusammenarbeitet. Meiner Meinung nach ist das ein bisschen unglücklich gelaufen, aber das ist halt eben das, die neue Realität bei Google, was wir halt seit ein paar Jahren haben, dass hier offenbar die eine Abteilung nicht mit der anderen mehr vernünftig zusammenarbeitet, und dann kommt eben sowas dabei heraus. Ist das jetzt ein Riesending? Nee, weil Google Stadia für die meisten Nutzer vollkommen uninteressant ist. Das heißt, es hat wenig Nutzer, Google Stadia. Und deswegen wird es auch kein Problem sein für die Nutzer, die mit dem Chromecast, mit diesem neuen, angesprochen werden sollen. Ja, also da geht es mehr um TV-Streaming, TV, ja, und einige Funktionen, die man eben von Android TV kennt. Aber ansonsten ist da erstmal nichts weiter geplant. Ja. Später im Jahr wird es dann, Google Stadia, dann kommen. Ich kann mir dann vorstellen, dass es da extra Funktionen gibt für das Google Stadia. Auf jeden Fall wird die Integration auf dem neuen Chromecast dann sehr, sehr ansprechend werden, weil dann auf einmal eben diese Leute, die den neuen Chromecast gekauft haben, eigentlich nur TV gucken wollen, auf einmal dort sehen, Google Stadia jetzt spielen, ne? Test, kostenlos, ja, kann ich mir vorstellen. Und dann starten die das Teil und dann, boom, haben die auf einmal Videogames. Ja, und dann kann ich mir vorstellen, geht so mancher hin und abonniert es. Also, wie gesagt, kein großes Ding, dass es jetzt nicht vom Anfang an funktioniert. Für Leute, die halt jetzt Google Stadia haben, ist es ein bisschen ärgerlich. Aber der alte Chromecast verschwindet ja nicht. Dann kann man vielleicht noch ein bisschen warten mit dem neuen Chromecast, wenn einem das wichtiger ist. So, der Nest Audio Speaker, ja, also ist der Nachfolger vom Original Google Home. Ja. Und ich habe ja gedacht, dass das so ein Teil wird. Zumindest hat man das mal Da hat man groß spekuliert. Bis vor kurzem ist man da auch noch davon ausgegangen, dass es so ist, dass man eben diesen Lautsprecher, ja, auseinandernehmen kann, teilen kann, ja, und dann eben ein bisschen weiter entfernt auszustellen, sodass ein richtig schöner Stereo-Effekt erreicht werden kann. Das ist leider nicht der Fall. Das Teil kann man nicht auseinandernehmen. Das sieht nur so, ist nur so designt, als ob es aussieht, als ob man es auseinandernehmen kann, eben so zwei Teile. Ne? Und da haben sich eben die viele Tech-News-Seiten und auch ich habe mich da sehr täuschen lassen dadurch, durch dieses Design. Für mich war das festgestanden, dass das so eine geniale Idee wäre, dass man das teilen kann, hat dann zwei Lautsprecher aus einem für Musik. Wahnsinn, das wäre sau cool gewesen. Aber ich glaube, ich habe da Google leider etwas überschätzt. Das ist schon eine Zeit lang her, dass die mal sau coole Sachen gemacht haben. Ja. Stattdessen ist es eben ein Update und ein neues Nest Audio. Den kann man dann auch verbinden für das, was ich eben gesagt habe, für Stereo. Dann braucht man aber zwei Stück für einen Preis von 100 Euro mit 20 Euro Discount. Momentan ist es ziemlich happig, muss ich sagen. Aber ja, auch das ist man ja mittlerweile schon gewohnt. Google Home, ach ja, das hätte ich fast vergessen. Der Chromecast, der neue mit Google TV, kostet knapp 50 Euro, was meiner Meinung nach gut ist. Das habe ich ja auch schon gesagt. Das ist wichtig, dass der Chromecast erschwinglich bleibt. Ich denke, bei 50 Euro, 49 Euro kann man nichts sagen. Von daher denke ich, dass der neue Chromecast auf jeden Fall genauso ein würdiger Nachfolger für den alten Chromecast wird. Und sich auch entsprechend gut verkauft. Aber bei diesem Google Home, beziehungsweise eben jetzt, wie das jetzt heißt, da werde ich mich nie dran gewöhnen können, ja, Nest Audio, das hört sich irgendwie an so, ich sag da lieber nichts dazu, ja. Aber da denke ich, wird es nicht so groß die Leute begeistern. Das Ding sieht eher klobig aus und kostet dann eben regulär 120 Euro etwa. Also momentan, was es da bei Amazon gibt, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, das habe ich ja auch schon erzählt, es gibt ja komplett neue Redesign von der Echo-Linie, ja, und die sehen also meiner Meinung nach deutlich besser aus. Also da würde ich mir lieber, wenn man schon guckt nach Einrichtung, dann würde ich mir lieber so ein Teil von Amazon hinstellen als diesen Google-Klotz da. Gut, wenn es einem egal ist, ist ja, man ist wohl auch nicht der große Faktor jetzt, wie das Ding aussieht, das muss man auch sagen. Trotzdem, Preis. Nee, da gibt's eben auch schon günstigeres im Echo-Bereich und letztendlich wird alles darauf hinauslaufen, wieder in welchem Universum man sich bewegt, Echo oder Nest Audio, und da werden sich dann die Leute entsprechend entscheiden müssen wohl. Ja, also das hat mich jetzt auch nicht umgehauen. Da war der neue Chromecast schon interessanter. Ja, ich kann mir vorstellen, dass ich mir so einen auch zulegen werde, weil ich ja bald wohl, ja, wenn ich den ganzen Gerüchten glauben kann, ja, bald wohl keine Google-Sachen mehr nutzen kann. Und dann könnte ich darüber zumindest noch Android-TV-kompatible Dinger eben nutzen. Auch da habe ich noch ein Update für euch. Ja, also heute habe ich ebenfalls wieder Updates aus dem Play Store geladen. Kein Problem. Ja, alles ganz normal. ich sag's so lange, bis es tatsächlich mal abgeschaltet wird. Wurde schon Anfang September sollte das nicht mehr funktionieren. Jetzt haben wir schon den 5. Oktober. Habe seitdem Firmware-Updates bekommen. Krieg regelmäßig, täglich, leider, Updates aus dem Play Store. Play Store funktioniert, kann Apps installieren. Also alles normal. Da halte ich euch auf jeden Fall auf dem Laufenden, um gegen die Fake News, die sich da herumtreiben in den Netzwerken, die sagen, dass gar nichts mehr geupdatet wird, dass Google Pay nicht mehr funktioniert, alles stimmt alles nicht. Die Banking-Apps funktionieren, Google Pay funktioniert, alles wunderbar bis jetzt. Das wird sich sicherlich irgendwann ändern, denke ich, ja, irgendwann. Nur irgendwann wird das Smartphone auch nicht mehr aktuell sein für die Nutzung. Und da bin ich mal gespannt, was jetzt zuerst eintrifft. Also die Chance, dass ich vorher eben das Smartphone wechsle, einfach so, ja, ist größer, als dass ich es wechseln oder das so, dass ich eben vorher ohne die Play Store Dienste dastehe oder Google Play Services dastehe. Ich glaube, das Erstere tritt da dann zuerst ein. So, dann gab es noch eine andere Vorstellung und ich will eigentlich gar nicht über das Pixel 5 sprechen. Ja, ich habe euch die technischen Daten, die waren ja schon überall zu sehen, und ich habe auch kurz nochmal was dazu gesagt. Ja, das ist ein Midrange-Gerät, ein teures Midrange-Gerät, da gibt es viel Besseres, viel, viel Besseres, für viel, viel weniger Geld. Überhaupt kein Thema, also Google macht weiter, was sie jetzt schon bei den letzten Pixel 3 hat es, glaube ich, angefangen, ja, hier vorgelegt haben. Lächerliche Leistung für viel Geld im Vergleich dazu, was man bekommt bei anderen Herstellern für weniger Geld teilweise, ja, ist gar nicht okay. Und GSM Arena hat sich da auch mal Gedanken drüber gemacht und hat es mal verglichen, ja, wie tief Google gesunken ist bei seiner Pixel-Linie, als das Nexus 4 rauskam, ja. Also normalerweise sagt man immer, Technikprodukte werden immer günstiger im Vergleich zu, ne, dieser Leistung. Und nein, das Nexus 4 hat 300 Euro gekostet für die 8 GB Version und 16 GB Version 350 Euro. Das muss man sich mal vorstellen, ja. Also so viel haben die gekostet, als sie rauskamen. Damals war das der absolute Preishammer. Die Firmen waren schon bei 700 Euro, ja, mit vergleichbaren Geräten. Das war ein Hammer. Da war ich auch noch richtig begeistert von den Google-eigenen Geräten, ja. Pixel 1 war auch noch okay, wobei das schon sehr, sehr, sehr teuer war. Ja, aber dann war Schluss. heute, ja, kostet das aktuelle Pixel jetzt, ja, doppelt so viel. Als das Nexus 4 rauskam, war es das Flaggschiff-Phone ohne Diskussion. Das war der Hammer. Das hat alles vernichtet, was auf dem Android-Markt vorhanden war. Und war auch noch eins der günstigsten Geräte überhaupt. Ja, das ist genau das, was ich sage. Das ist cool. Super geniale Leistung und auch noch super genialer Preis. Das ist die perfekte Mischung. Ja. Und Google hat da den Weg jetzt gefunden zu schlechter Preis und schlechte Leistung. Unglaublich. Ja, und das wird hier auch mal klipp und klar gesagt. Das war State of the Art, als es rauskam, das Google Nexus 4. Und was jetzt eben als Pixel 5 vorgestellt wird, ist Midrange. Ja, nichts Besonderes mehr. Man hat es damals auch gesehen, da kamen vergleichbare Geräte raus, die auch, also baugleich waren, das war ja, das Nexus 4 war ja von LG, ja? G hat es dann sein eigenes Gerät rausgebracht und es war teurer, sogar mit weniger Leistung. Das muss man sich mal vorstellen. Ja, so ist das. Ja. Beispielsweise, na, wenn man das dann vergleicht, also damals hat das Nexus 4 2 GB Hauptspeicher gebracht. Das war damals viel. Ja. Samsung hat 6 Monate früher ein Gerät rausgebracht, ja, das Samsung Galaxy S3. Es hatte nur 1 GB, war aber deutlich teurer. Also das sieht man, wie genial damals dieses Nexus 4 war, als es rauskam. Ja. Nichts davon ist zu spüren bei der heutigen Pixel-Reihe. Und das Pixel 5 ist ein weiteres schändliches Gerät, ein schlimmes Kapitel, ja, in der Geschichte von den Google-Veröffentlichungen, denn sowohl die Leistungsdaten als auch der Preis kann mit nichts konkurrieren, was interessant ist. Tja, so sieht es aus. Ziemlich traurig. Und deswegen will ich auch nichts weiter dazu sagen. Ganz ehrlich, ich habe genug davon. Ich werde das wieder berücksichtigen, so ein Google-Gerät, wenn Google sich zusammenreißt und auch etwas macht, was nicht die Aufschrift hat, Idiotenphone. Oder wo die Aufschrift hat, kauf mich, ich bin ja blöd. Oder sowas, ja. Also, es geht einfach nicht, Leute, ne? Ich find's traurig und sowas verhakelt einem auch tatsächlich so ein ganzes, so eine ganze Corporate Image, ja. Das muss man schon sagen, also was ist aus Google nur geworden? Auch das fragt sich hier auch Leute in den Kommentaren bei zu diesem Artikel. Ja. Einer schreibt beispielsweise, das war noch, Nexus 4 war noch aus einer Zeit, ja, als Google noch Passion hatte, in was sie getan hatten. Also wo sie sich noch richtig reingehängt haben, wo sie wirklich mit Leib und Seele dabei waren bei ihren Produkten. Ja. Da war Herzblut drin. Heutzutage habe ich das Gefühl, ja, so Gewinnmaximierung, ja, fertig, ja, wir schreiben Google drauf, ja, machen irgend so ein Billiggerät, Google drauf und dann können wir voll abzocken und dachte, die Leute werden schon kaufen. So habe ich das Gefühl. Ja, naja. Immerhin haben die oder warten sie, dass sie nicht, also nur, ja, 100.000 Geräte verkaufen werden, also hier 2020 noch, ja. Naja, guck mal, das ist ja auch nicht mehr so lang, ja. Also mich würde es wundern, wenn die so viel verkaufen würden in dem Zeitraum. Aber, naja, ich weiß nicht, Kommt drauf an, kann natürlich passieren, ja, mittlerweile kaufen die Leute ja viel Müll, aber trotzdem würde es mich wundern, wenn sich die Leute so über den Tisch ziehen lassen würden. Kann nur mit dem Kopf schütteln. Aber immerhin, zumindest gab es auch etwas Positives, wie gesagt, von Google, nämlich dieser neue Chromecast. Das wird bestimmt ein interessantes Ding werden. Ja, sogar ich, wie gesagt, denke darüber nach, mir einen zu kaufen. Und das soll bei meiner heutigen oder derzeitigen Stimmung, ja, doch schon einiges heißen. Ja. Mal gucken. So, seit dem Huawei kommt mit einem Home-Gerät raus, dann springe ich natürlich darauf, ja, aber das ist unwahrscheinlich, denn es wird ja immer enger gezogen, die Schlinge um Huawei. Nichtsdestotrotz haben die einen Huawei Mate X2. Ja, jetzt offiziell geplant. Ja, es gibt jetzt auch ein neues Rendering, ja, das durchgesickert ist. Und auch einen sogenannten Laptop-Modus soll es geben. Ja, ein Laptop-Mode, in dem unten ein vollwertiges in dem Fall QWERTY-Keyboard eingeblendet wird. Ja. Und oben der Teil bei dem geklappten Display, dann als Screen ist. Also so wie wirklich so wie ein Laptop, wo man da oben den Screen hat und unten die Tastatur. Ja. Interessant, auf jeden Fall. Und das Ganze ist klappbar und hat eine Hardware, ja, ich sag jetzt extra Hardware-Leiste oben nochmal mit einem zusätzlichen Display, wo eben auch Meldungen angezeigt werden können. Auch das finde ich sehr interessant und hofft natürlich, dass das auch dann so aussieht. Natürlich ist das alles noch mit Vorsicht zu genießen. Wie gesagt, das sind Renderings. Wie ich das verstanden habe, sind es offizielle Renderings, die durchgesickert sind. Trotzdem hat das nicht unbedingt was zu bedeuten. Vor allem ist immer noch bei allem natürlich jetzt ein riesiges Fragezeichen. Ich glaube zwar, die haben die Bauteile schon da und alles für das Mate X2, weil das ist ja schon relativ lange geplant. Dann soll hier wohl auch ein Kirin 9000 Chip eingesetzt werden. Da werden die aber dann halt auch ein Problem kriegen. Das heißt, die Stückzahlen werden da sehr gering ausfallen. Ich habe aber auch kein Problem bei den Stückzahlen, weil ich denke, dass auch dieses Mate X2, wenn es noch so schön aussieht, recht teuer sein wird und auch einfach von den Usern her, das ist ein Nischenprodukt, so ein Klapp- oder faltbares Smartphone. Das ist einfach noch ein Nischenprodukt. Mich würde es sehr wundern, wenn die so viele Stückzahlen verkaufen würden, dass die begrenzte Anzahl an Prozessoren hier noch irgendwie zum Tragen käme. Das kann ich mir kaum vorstellen. Das ist so ein Prestigegerät, damit man hat sowas hat, aber ansonsten ein praktischer Nutzen ist da eher für eine ganz, ganz kleine Menge an Leuten vielleicht vorhanden und deswegen, ja, man hat es ja gesehen, bei den anderen faltbaren Smartphones so richtig eingeschlagen sind die nicht, das ist weit, weit weg davon, da wird sogar wahrscheinlich mehr Pixel 5 verkauft als Mate X2 und dieses Fold 2 von Samsung Galaxy zusammengenommen, ja. Alles andere wäre sehr verwunderlich, naja. Der Lei Yun von Xiaomi hat etwas Interessantes gesagt. Xiaomi muss sich fokussieren auf den chinesischen Markt. Oh, wow, wow. Nachtigall, ich höre dir trapsen. Ja. Das ist keine gute Aussage. Momentan läuft es ja für Xiaomi international sehr, sehr gut. Was dann so eine Aussage zu suchen hat, wie wir müssen uns auf den chinesischen Markt konzentrieren, das ist eigentlich ein deutliches Zeichen, ja, dass die nicht die Priorität außerhalb Chinas suchen, sondern sagen, also notfalls würden uns auch China reichen. Ja, und damit haben sie natürlich recht. Sie haben nämlich hier ein bisschen Marktanteil in China verloren, auch wenn der Marktanteil außerhalb Chinas natürlich stark gestiegen ist. Aber wer Marktanteil in China verliert, der verliert richtig Stückzahlen. Ja, also so 1% in China, ja, ich habe in der Rios Wochensicht gesagt, da hat man gesehen, wie groß der Unterschied ist. Ja. Also Smartphone-User, ich sage es hier nochmal kurz, Nordamerika und Europa zusammen haben weniger Smartphone-Nutzer als China. Ja, also die zwei riesige Märkte, ja, und trotzdem kommen die da nicht hin. Selbst Nordamerika und Indien zusammen haben, weil man immer sagt, oh, Indien, das hat so viele Nutzer, das ist der aufkommende Markt und so weiter. Also bisher ist es so, Indien und Nordamerika zusammen haben nicht so viele Nutzer wie China alleine bei den Smartphones. Das heißt, Lei Yun, der Xiaomi-Gründer, der hat natürlich da recht, wenn er sagt, wir müssen aufpassen, wir müssen uns wieder auf den chinesischen Markt fokussieren, weil wenn wir den verlieren, wenn wir da Einbußen einfahren, dann nützt uns nichts, wenn wir ein großer Held sind in Europa, Ja, das sind momentan Peanuts im Vergleich zu den Verkaufszahlen in China. Ja. Aber in China gehen eben die Xiaomi-Verkaufszahlen zurück. Huawei ist ungebrochen stark in China. Ja. Und das sind ja auch noch andere. Oppo, die zwar hier, ja, über Umwege da, ne, verbandelt und so weiter, aber trotzdem, ne, es wird ja separat gerechnet, ne? Also Oppo, ne, beispielsweise, die haben da einen riesen Anteil und da wollen die jetzt eben den Markt nicht abgeben. Ne? Trotzdem kann das bedeuten, dass hier vielleicht Xiaomi etwas plant, wieder eine Umstrukturierung, gehen die wieder weg von dem europäischen Markt, stellen die hier ihre momentan ja starke Unterstützung ein. Ja. Das alles könnte auch mit Verwerfungen zusammenhängen, die eben jetzt entstanden sind zwischen EU, USA und China. Ja. Und Xiaomi macht hier jetzt klar, dass die lieber in China bleiben würden, ja, als jetzt unbedingt versuchen, auf dem internationalen Markt erfolgreich zu sein. Weil was das bedeutet, hat man ja auch gesehen. Kein Wunder, dass die kritischer werden. Ja. Man hat ja gesehen, was passiert, ja, mit dem ausländischen Markt, wenn man dort tätig ist. Auf einmal kommt einer, ne, und sagt, so, ihr dürft jetzt unsere Technologie nicht mehr benutzen, weil ihr die falsche Regierung habt. So, wupp. Und schon ist man auf der Zielscheibe angepinnt worden. Ne? Und das hat man ja gesehen, was das bei Huawei bedeutet. Und andere Firmen, die jetzt eben nur in China verkaufen, die sind ja keine Gefahr für die außerhalb, und wenn die da auch außerhalb halt schön klein bleiben wollen, ja, und auch keine Anstalten machen, jetzt irgendwie den Markt zu übernehmen, dann werden sie auch gelassen, ja, so unterm Radar durchfliegen, ja, und dann geht es auch. Ich denke, das wird wohl tatsächlich ein Grund sein, was die da bedacht haben. Huawei wurde nicht erwähnt in dieser Ankündigung, ja. Aber eben die, man schätzt, die Experten schätzen, dass das eben auch eine Antwort ist auf die Situation mit Huawei in den vergangenen Jahren auch. Das heißt, mehr Marktanteil bekommen in China, ja, dann diese problematische Auseinandersetzung, ja, und diese Unsicherheiten, die da jetzt stattfinden. Und das ist das, was ich hier auch sage. Ne? Notfalls werden die chinesischen Firmen da sicherlich auf ihren Heimatmarkt zurückgreifen, statt auf unsichere andere Länder zu setzen. Ne? Also seit Trumpistan ist eben alles anders. Ne? Wird auch mit Baidistan wahrscheinlich nicht anders werden. Ja. Sony hat sich bereit gemacht für das Sony Xperia 1 Mark III. Ja, Vorsicht, vor kurzem war noch Mark II, jetzt ist Mark III. Hoffentlich geht das nicht so weiter. Ja, also irgendwie ist verrückt. Ich meine, ja, jetzt gibt es Sony Xperia 1. Ja. Mark 1, Mark 2, Mark 3, Mark 5, Mark 10, ich weiß nicht, wie weit das noch gehen soll, ja. Vielleicht geht es auch gar nicht mehr so weit, weil wenn Sony jetzt nicht endlich kapiert, hier im Preis was zu machen, dann können sie ihre besten Geräte eben über den Jordan kicken. Ja. So sieht's aus. Denn so langsam müssten sie es doch kapiert haben, oder wollen sie es nicht kapieren? Ich kann es nicht sagen, vielleicht gibt es ja da auch so eine Firmenphilosophie, wir dürfen nicht billig sein, ja, wir dürfen nicht preiswert sein, wir sind Sony. Ja, we are Sony. Resistance is futile oder sowas. Ja, bis sie dann gemerkt haben, ups, das bringt nichts. Ja. Die haben modulierte Schutzschilde, die anderen, ja, geht nicht weiter. So, ja, Star Trek Pun abgeliefert, weiter geht's. 6,5 Zoll hat ja das Xperia 1 Mark II, ja, und von den technischen Daten her auch ganz gut. Alles, was man will, 865 Qualcomm Snapdragon, 8 GB RAM, 256 GB interner Speicher, erweiterbar mit 1 Terabyte, bis 1 Terabyte mit Micro-SD-Karten, Hybrid-Dual-SIM, eine sehr gute Kamera, ein sehr gutes Kamera-Array, muss man sagen, ja. Einen ganzen Haufen Kameras. Und. Also das war von den technischen Daten her gut, bis auf den Preis, dass da hat man Tränen in die Augen bekommen, bis zum heutigen Tag, ja, schlimm. Und was jetzt hier eben verbessert werden soll, ja, wie gesagt, das sind noch keine Gerüchte oder noch keine Daten rausgedrungen, natürlich, ja. Aber es wird sich offenbar vorbereitet. So berichtet zumindest GIS China und Android Next, ja. Die haben das, also Android Next ist eine japanische Seite, die haben das hier rausbekommen, ja. Aber wie gesagt, da die technischen Daten fehlen, kann ich natürlich auch nichts dazu sagen. Auch von den Preisen ist nichts bekannt. Ich kann nur hoffen, dass sie dann bei diesem Gerät endlich vernünftig werden und auch einen Kampfpreis ansetzen. Wisst ihr, wenn die keine Marktanteile haben wollen, okay, gut. Ja, ist in Ordnung. Aber wenn sie jetzt groß einsteigen wollen, richtig Marktanteile sammeln wollen, dann müssen sie mal einen Kampfpreis liefern, ja, wo die Leute sagen, oh, ich habe zwar noch nie einen Sony gehabt, ich kenne Sony als Smartphone gar nicht, was ist denn das? Aber ja, gut, okay, Moment, das ist so günstig und das soll das alles können und hat voll die Kamera und ist schnell und Wahnsinn. Okay, doch kaufe ich mir das mal, ne, und dann gucke ich mal und dann haut einem das Teil weg und dann ist ja gut. Dann ist ja gut. Ne? Aber ansonsten, ist nun mal so. Man muss über den Preis gehen. Huawei ist interessiert, Snapdragon-Prozessoren zu kaufen, sofern das genehmigt wird. Qualcomm ist auch interessiert, Huawei die Snapdragon-Prozessoren zu verkaufen. Das kann ich mir vorstellen, klar. Wir haben auch schon bei der US-Regierung eine Ausnahme beantragt, sodass sie liefern dürfen. Das funktioniert, steht in den Sternen. Das hängt jetzt alles von den USA ab. Huawei sagt jedenfalls, okay, wir sind bereit, Qualcomm-Prozessoren einzusetzen. Ja, der Chairman hat grünes Licht gegeben. Alles ist klar. Jetzt hängt alles vom US, von der US-Regierung ab. Ich meine, eigentlich müssten die jetzt sich ja jetzt kaputt lachen bei der US-Regierung, weil das wäre jetzt tatsächlich mal ein kleiner Erfolg, wirklich, ja, weil jetzt hätte statt ein ausländischer Chip-Produzent, ein asiatischer Chip-Produzent, ja, die Chips an Huawei liefern, war ja High Silicon, ja, hätte jetzt tatsächlich eine US-Firma die Chance, die Prozessoren direkt an Huawei zu liefern. Und das würde bedeuten, dass die USA direkt davon profitieren würden, dass sie Huawei fertig gemacht haben, erpresst haben. Ja? Das muss man sich mal vorstellen. Eigentlich, also ich wäre da etwas radikaler bei Huawei. Ich würde sagen, niemals wird ein Chip von einem US-Unternehmen mehr in unseren Geräten laufen. Aber die sind zum Glück etwas diplomatischer als ich. Ja? Und die sagen, ja, egal. Gebt uns die Chips, wir nutzen die. Das könnte ein Riesendeal für Qualcomm werden, ja, weil Huawei ist der größte Handyhersteller der Welt, ja, immer jetzt gleich auf mit Samsung, klar, Samsung wird jetzt bald überholen, dann sind sie noch der zweitgrößte Handyhersteller der Welt, das ist immerhin nochmal was, ne, und das sind aber Millionen Prozessoren, die gebraucht werden dann. Das wäre ein Mega-Deal für Qualcomm und die hoffen jetzt alle inständig, ja, Huawei hofft, was zwar, wie gesagt, einer gewissen Ironie nicht abzusprechen ist, ne? Entbehrt nicht einer gewissen Ironie, dass man darauf hofft, jetzt von dem Land, von dem man erpresst wurde, jetzt von der Firma in so einem Land dann die Chips bekommen zu kriegen. Also ich würde mich schon ziemlich mies fühlen anstelle von Huawei, aber okay, ne? Aber Qualcomm hofft natürlich wahrscheinlich mit Stoßgebeten jeden Abend, ne, dass die US-Regierung Qualcomm erlaubt, diese Chips an Huawei zu liefern, denn das wäre wirklich was. Ja. Tja, so ist das, so sieht's aus. Also alles bereit für Qualcomm-Prozessoren, Snapdragon-Prozessoren in Huawei-Geräten. Jetzt warten wir noch auf The Orange. Xiaomi Mi 10T und 10T Pro sind ja offiziell gelauncht. Ich wollte es nur noch mal sagen, mit einer 144 Hertz adaptiven Refresh Rate und die technischen Daten habe ich jetzt, glaube ich, schon zwei oder dreimal vorgelesen, also mache ich das diesmal nicht mehr. Allerdings bei den Preisen gab es hier, glaube ich, noch mal eine Änderung, denn die sind, ich weiß noch, letzte Woche oder vorletzte Woche gesagt habe, die Preise sind so, naja, aber diese Preise sind eher jetzt gut. Also das Mi 10T mit 6 GB, 128 GB, 499 Euro, startet bei 499 Euro. 8 GB mit 128 GB RAM, 549 Euro. Und Achtung jetzt, das Mi 10T Pro, ja, mit 8 GB, 128 GB RAM für 599 und 8 GB Hauptspeicher, 256 GB RAM, 649 Euro. Und gerade das Letztere ist dann doch noch okay. Ja, darf nicht vergessen, der Prozessor, den die drin haben, ist heftig gut. Ja, Wahnsinn. Das Snapdragon 865 und 5000 mAh Akku, 33 Watt Fast Charging und wie gesagt, technische Daten letzte Woche, vorletzte Woche und mehrfach davor genannt. Ist super. Ja, ist super. Ein vernünftiges Display, wenigstens richtig groß. Ja, also ganz toll. Stimmt eigentlich alles bei dem Gerät. Es ist ein Top-Gerät. Das Xiaomi Mi 10T Pro. Und eben nur für diese Leistung 649 Euro. Wow. Da muss man schon sagen, ein echtes High-End-Gerät. Nicht so wie bei manch anderen Firmen. Ulefone Armor 9 Review, den werde ich hier mal verlinken. Der ist nämlich bei GSM Arena eigentlich ganz gut ausgefallen. Ich kann es auch verstehen, denn dieses Gerät hat einige Besonderheiten. Ja, es ist nicht das billigste. Also wenn man jetzt Ulefone sieht oder hört, ja, dann weiß man ja, also das ist günstig. Das ist nicht nur günstig, das ist billig. Ja, Wahnsinn. Es hat hier so eine, ja, sagen wir mal, eine kleine Verwerfung gegeben. Also zunächst mal, das Ulefone Armor 9 ist ein richtig robustes Gerät. Und darauf kommt es an. Das Ding ist ein echtes Outdoor-Gerät. Vollständig ummantelt. Ja. Miel Standard 810G compliant, IP68, IP69K Dunst- und Wasserdicht, ja, bis zu 1,5 Meter für 30 Minuten unter Wasser, ja, auf Beton fallend, ja, bis zu einer Höhe von 1,2 Metern, ja, das wird erwähnt, das muss man sich vorstellen, Wahnsinn, Aluminium Frame, ja, Aluminium Rückseite mit eben diesem Rugged Gummi drumherum, ja, fest verbaut allerdings, und also so ein richtiges Power Teil für Outdoor. Mit Power meine ich jetzt aber nicht unbedingt jetzt die Leistung von dem Gerät an sich, wobei die das natürlich für ein Outdoor-Gerät auch sehr, sehr gut ist. Der 6,3 Zoll Screen ist wenigstens groß genug, dass man unterwegs die Maps richtig lesen kann, zum Beispiel beim Geocaching und so weiter. Ja. Als Chipsatz wird ein MediaTek MT6779 Helio P90 Chipsatz genommen, Octa-Core. Und die GPU ist eine PowerVR GM9446. Bei Games zeigt sich natürlich, dass das nicht optimal ist. Ja, klar, die GPU, die schafft eben aktuelle Games nur mit reduzierter Auflösung. Ja, dafür ist das Gerät aber auch nicht gedacht. 128 GB Hauptspeicher, 8 GB RAM sorgt aber dafür, dass die Apps auch tatsächlich laufen. 8 GB RAM, Wahnsinn, ne? Ja. Und 46 Megapixel Kamera mit einer PDAF 2 Megapixel Tiefenkamera und einem FLIR Lepton Modul, ja, für Infrarotaufnahmen zu machen. Und wie genial das ist, das wird in dem Review auch nochmal gezeigt. Eine Fülle von Anwendungsmöglichkeiten. Ja. Die Temperatur kann tatsächlich bestimmt werden von dem Smartphone. Also ihr habt quasi ein Fernmessthermometer. Ja. Irre, das Ding. Ihr wollt wissen, wie heiß euer Prozessor ist? Kein Problem. Einfach mal das Teil in den Infrarotmodus schalten. Ja, und dann könnt ihr das nicht nur sehen, wo die Hitze sich entwickelt. Klar, dass der Prozessor sehr heiß ist in einem Computer, auf der Computerplatine, aber dann könnt ihr auch sehen, wie viel Grad der hat. Und das ist ja mal der Hammer. Nachtaufnahmen, ganz klar, sind da auch wunderbar. Geht so mit dem Teil mal geocachen, was ihr da nachts seht, ist wirklich irre. Ja. Also ist eine Riesensache, diese FLIR-Kamera. Ja. Aber auch ansonsten 3,5 mm Klinkensteckeranschluss auch noch vorhanden. Ja. Dann ist auch noch ein spezieller Anschluss für ein Endoskop vorhanden, denn das gibt es auch noch. Ja. Also das heißt, man kann hier so ein Endoskop, also so eine kleine Kamera, die man durch ganz enge Ritzen, zum Beispiel Klimaanlagen oder ähnliches stecken kann, um zu gucken, was ist dahinter, ist alles noch frei, ja, auch in Abfluss kann man das reinstecken, um zu gucken, ist der Abfluss da unten total verstopft oder nö, ist noch okay. Gut, das ist natürlich jetzt eine Anwendung, die ist hauptsächlich vielleicht für Heimwerker oder so interessant, ja, aber trotzdem, auch das ist erwähnenswert auf jeden Fall. 6600 mAh Akku, das heißt, das Teil, mit dem könnt ihr auch mal einen Tag Geocaching machen, das hält's durch, ja. Vielleicht auch noch mehr. Ne? Beim Geocaching sage ich deswegen vielleicht, weil kommt sehr stark drauf an, welche Apps ihr benutzt, ja. Aber ein Tag garantiert. Normalerweise sagt man so 24 Stunden GPS-Betrieb, ja, dann wird's, also Dauerbetrieb, dann wird's eng. Ja, das ist auch ungefähr so viel, wie die Garmin-Geräte aushalten, die extra für diesen Einsatzzweck gemacht sind. Und das kostet 549 Euro. Wie gesagt, es ist nicht das billigste Gerät, vor allem nicht bei Ulefone. Aber ich denke, dass es für den Einsatzzweck Infrarot und Handwerker durchaus ein Preiskracher ist. Ja. Und wie gesagt, große Akku, genug Speicher, auch genug Hauptspeicher vor allem, sodass auch alle wichtigen Apps laufen. Ein Gaming-Handy wird das nicht werden, aber es wird ein guter Allrounder, denke ich. Ja. Wahnsinn. Also ich verlinke den Review auf jeden Fall mal, dann könnt ihr das nochmal nachlesen. Das ist sehr, sehr, sehr umfangreich. Da haben die Jungs von GSM Arena wirklich ganze Arbeit geleistet, haben wirklich jeden einzelnen Teil ganz, ganz genau unter die Lupe genommen. Und ich glaube, die Ergebnisse sprechen dann auch für sich. Natürlich bei manchen Sachen eben, wie zum Beispiel beim Gaming-Abstrich, aber das ist wahr zu erwarten. Google Fotos ist geupdatet worden. Jetzt fange ich auch schon so an, geupdatet worden, aktualisiert worden, ja, mit einem neuen Editor und einem Suggestion-Feature. Da könnt ihr dann Sachen vorschlagen, die Google halt dann nicht umsetzen wird. Oder sie setzen es um und machen dadurch ein totales Chaos. Ja. Das Schlimmste war immer, wenn Google auf die Community gehört hat, die bei Google selbst aktiv war. Warum? Weil das nämlich immer nur so, sagen wir mal, eine Community war bei Google, die nicht die Ansichten des Mainstreams gespiegelt haben, ja, sondern eben nur die Techie-Meinungen, ja, und Ansichten. Und dann kam bei Google öfters mal das vor, dass die eben diese Techie-Sachen umgesetzt haben, weil sie gedacht haben, naja, die Leute wollen das nicht, aber die Leute sind eben nicht das, was sich bei Google in der Community herumtreibt, sondern der Massenmarkt sieht es dann ganz anders aus. Und ja, das war auch zum Beispiel das Problem bei Google Plus. Ja, schade drum. Ja. Google hat zu viel auf die Leute gehört in Google Plus. Ja. Naja. Jedenfalls, dass Google Fotos wieder geupdatet wurde mit einem neuen Editor, war eigentlich überfällig. Der Editor war nicht mehr zeitgemäß. Jetzt sieht es alles frischer aus, so wie man es gewohnt ist. Ist es schöner? Das ist natürlich Ansichtssachen. Also mir gefällt die neue Design Language hier mit diesen Dingern nicht. Ich frage mich auch, wer das zuerst hatte. Ich habe das jetzt auch bei Apple gesehen heute, bei der neuen iOS-Version. Jetzt frage ich mich, wer da zuerst diesen Designentwurf gemacht hat. Ich finde den schlecht. Ganz ehrlich schlecht. Also das ist für mich ein Rückschritt. Sieht aus, als ob man im Monochrom-Zeitalter gelandet wäre. Ja, dann auch noch diese Propagierung, Dark Mode, das ist auch sowas, wo ich einfach nicht verstehen kann. Ja, für die Techies ist Dark Mode vielleicht ganz gut, aber ich denke, dass Leute, die dann auch draußen sind, ja, die auch rausgehen, das vielleicht dann anders sehen, wenn sie nämlich nichts mehr auf den Displays erkennen können. Aber gut, okay, wie gesagt, ist nicht mehr meine Baustelle. Nur finde ich trotzdem okay, wie gesagt, dass hier der Editor angepasst wurde, denn irgendwas musste man machen. Wenn mir das Design jetzt hier nicht gefällt, heißt das nicht, dass es anderen Leuten nicht gefällt. Auf jeden Fall ist es funktioneller geworden und das ist ja schon definitiv mal was. Der EU Digital Service Act, ja, schickt sich an, jetzt die Hersteller zu verpflichten, die Bloatware deinstallierbar zu machen. Natürlich wird es noch sehr lange dauern, bis das wirklich umgesetzt ist, wenn es denn umgesetzt wird. Aber der Ansatz ist schon mal sehr vielversprechend. Ja, alle vorinstallierte Bloatware muss deinstallierbar sein. Ja, ist natürlich die Frage, was haben die jetzt wirklich in dieser Vereinbarung Bloatware geschrieben? Denn was ist Bloatware? Da müsste es erstmal definiert werden. Ja, es ist wohl so ausgedrückt, dass man den Nutzern die Kontrolle geben will, welche Apps auf dem Phone installiert werden sollen oder installiert sind. Und dazu müsste meiner Meinung nach auch zählen, dass man auch die Google-Apps runterschmeißen kann. Denn das ist ein wirkliches Problem. Wenn man eben Google-Dienste nicht mehr nutzt, habe ich diese ganzen Apps drauf. Ja, und anfangen kann ich damit nichts mehr, würde ich gerne löschen. Und zwar dauerhaft löschen. Beim Messenger bin ich so verzweifelt, wenn ich den deaktiviere, wird er mir trotzdem angezeigt als Update im Play Store. Weil man den updatet, wird er natürlich wieder aktiviert. Ja. Das heißt, das ist blöd. Und da hätte ich gerne die Möglichkeit, den einfach komplett runterzuschmeißen. So ein Programm wie Messenger nutze ich nicht. Ja. SMS, ja. Dafür, das reicht mir, wenn ich das im Signal oder in einer zusätzlichen App irgendwo drin habe, so als Zusatzfunktion, dass ich die 2 SMS pro Jahr halt noch empfangen kann, ja, oder wenn irgendwie mal wieder so ein Freischaltecode geschickt wird über eine SMS, ne? Okay, dann brauche ich sie. Und ansonsten brauche ich sie nicht. Da brauche ich keinen Messenger dazu, der schon seit Jahren Funktionen verspricht, die immer noch nicht implementiert sind. Ich sage nur RCS, ja, der größte Witz des Jahrhunderts. Aber naja, Messenger und Google sind ja sowieso zwei Welten, die aufeinander prallen. Das war schon immer so. Ja, und wäre ja schön, wenn das jetzt von der EU tatsächlich durchgesetzt werden könnte. Da wäre viel Arbeit aber auch notwendig von den Herstellern, da die eben ihre Apps dann auch tatsächlich deinstallierbar machen müssten. Und das ist gerade bei Google, aber auch bei den Netzbetreibern, zum Beispiel Vodafone, dann doch sehr, sehr interessant. Mhm. Wenn ihr... Schlimmste ist, wenn ihr ein Samsung mit Vodafone kauft, dann, da könnte man echt, das ist so viel Bloatware drauf, da könnte man mit dem Kopf gegen die Wand rennen. Das ist furchtbar, das ist extrem furchtbar. Ja. Und da wäre es doch schön, wenn, wenn man dann wirklich sagen könnte, ne, hier, das alles runter, das mag ich nicht, das mag ich nicht, das mag ich nicht, das mag ich nicht, ja. Und fertig. So sieht's aus. Ja. Und das wäre schön, wenn das Europa durchsetzen würde, die EU. Aber das wird noch ein bisschen dauern. Schaltet euch natürlich da auf dem Laufenden. TikTok hat Europa im Griff. 100 Millionen User-Marke ist geknackt. Damit ist auch in Europa TikTok eine der erfolgreichsten Apps jemals. Ja, Wahnsinn, was die da aufgestellt haben. Und nach wie vor ist die Nutzung ungebrochen. Ganz im Gegenteil, die Nutzerzahlen steigen. Ja, ist ja auch genug Werbung gemacht worden. Jedes Mainstream-Media seht ihr jetzt irgendwie TikTok, TikTok, TikTok. Ist doch klar, dass das erstmal eine Werbung ist. Vor allem, ne, wenn es kurz vorm US-Verbot steht, dann ist es erstmal die brauche ich unbedingt, bevor es verboten wird. Ne? Ist ja immer so. Ne? Also wie mit den indizierten Filmen damals, ne? Sobald die auf dieser Liste waren, auf dieser Verbotsliste, ja, dann musste man das Ding unbedingt haben. Vorher hat einem so ein Film kein Pfifferling interessiert, ja, aber dann muss man es unbedingt haben. Ja. Das ist doch klar. Bei den Games war es genauso. Ja. Klar. Nun ja, also TikTok ungebrochen groß, noch größer in Europa, Wahnsinn, was da abgeht. Allerdings kein Vergleich zu den USA. In den USA ist TikTok the King momentan. Ja, wirklich der Hammer. Xiaomi bringt einen Stylus raus für ganz genaues Zeichnen und Malen auf den Displays. Erstmal nur in China, aber ich gehe davon aus, dass das auch... recht bald nach Europa kommt, über diese Note-App, die bekommt auch eine Malfunktion und die Unterstützung eben für so einen Stylus, ja, mit dem man ganz, ganz, ganz genau zeichnen kann. Gut, man sieht einige Bilder, die einem Screenshots, ja, die einem zeigen, ja, man hat unten umfangreiche Werkzeuge, ja, sieht professionell aus, aber wie immer wird das davon abhängig sein, wie das am Display umgesetzt wird. Oppo, Meizu hat es ja diese Graffiti-Funktion schon und jetzt wird auch Xiaomi diese einführen. In ihren Geräten mal sehen, was da passiert. Die Frage ist natürlich, ob die Smartphone-Displays von Xiaomi alle dafür geeignet sind für den Stylus. Das wird sich dann zeigen. Aber ich denke, man wird dann auch noch mit einer Liste versorgt werden, wo das dann auch funktioniert. Also nicht unendlich, Freunde, dieser Stylus wird nicht überall funktionieren, aber bestimmt wird die Zeichenfunktion in der App überall funktionieren, wenn auch dann eben mit dem Finger. Das Lenovo Legend Dual Gaming Phone startet in Europa. Preis ist zu hoch. Ja, ich weiß, aber ja, wenn die Firmen durchdrehen, dann gibt es halt keine Gnade für mich, bei mir, ja. Aber jetzt, Moment, ganz ruhig, ganz ruhig. 1.000 Euro ist natürlich zu hoch, aber wie sieht es denn jetzt aus? Kann man jetzt sagen, oh ja, aber das Pixel 5 kostet ja so viel weniger. Ne? Seht ihr, dann ist das doch optimal. Das kostet ja weniger. Ja, okay. Also ich sag zwar hier, das Legion-Phone ist mir zu teuer, weil ich Gaming-Phones bekomme, die mehr als ausreichend sind für viel weniger Geld. Aber eins darf man nicht vergessen. Das Teil ist nicht teuer, allgemein, mir zu teuer, ja, weil 1000 Euro geht gar nicht, finde ich. Aber immerhin, das Gerät hat eine Ausstattung von 16 GB RAM und 512 GB UFS 3.1 Storage. Ja, 90 Watt Fast Charging, 65 Watt Fast Charging, ja. Snapdragon 865 Plus mit 144 Hertz AMOLED Display, 6,65 Zoll groß. Ja, und damit kann man durchaus sagen, nein, es ist nicht zu teuer zu dem, für den, was es, oder was es kann, ja. Ist es sogar noch günstig, wenn man das dann mal überblickt, was man da kriegt für Powerleistung. Ja. Da können immer viele Firmen mithalten dann. Ja. Aber dennoch ist es natürlich ein ganzer Batzen Geld. Ja. So sieht's aus. Wisst ihr, das ist mittlerweile ist es auch nicht nur noch so eine Frage Preis-Leistung. Ist natürlich auch klar, aber Preis-Leistung spielt bei mir nur noch dann eine Rolle, wenn es deutlich unter 1000 Euro ist. Ja. Also ich würde sagen, fast die Grenze ist fast schon bei 900 Euro. Ja. Wo ich einfach sage, nee, also ich gebe so viel nicht mehr aus für ein Smartphone. Ja. Ganz einfach. Naja, ist halt so. Aber wenn man sagt, okay, also ich bin bereit, 1000 Euro dafür auszugeben, dann ist das eigentlich das Teil, ja, im Moment. 16 GB RAM, 512 GB Storage. Yay! Das ist nicht schlecht. Nun gut, also Lenovo Legion Duel offiziell in Europa kommt es raus für ein Tausi. Google Stadia wird nicht unterstützt. Ja, das habe ich ja schon gesagt. Genau, dann sind wir auch schon durch mit den News. Mal einen kurzen Blick riskiert, ob es sonst noch was gibt hier. Sekündchen, wartet mal ein Sekündchen. Nee. Dann komme ich gleich mal zur App der Woche. Das ist eine richtige Mega-App. Ein richtiges Mega-Projekt. Ja. Aber mit so ein paar kleinen Haken, dass es fast dazu gebracht hätte, dass es nicht App der Woche gewesen wäre. Und zwar ist es Genshin Impact. Ihr habt das sicherlich schon gesehen, also ich weiß, zumindest bei mir ist es im Play Store immer ganz weit oben vorne mit dabei. Es ist neu, zumindest mal neu geupdatet worden. Ja. Genshin Impact und das Spiel. Das ist ein Crossplay-Game. Das Spiel gibt es auf Android, auf PC und auf der PS4 sogar. Ja. Und Leute können untereinander spielen. Ja, das ist der Wahnsinn. Das heißt, ihr könnt mit eurem Kumpel auf der PS4 zocken, auf dem Smartphone. Cool, ne? Wahnsinn. Das ist ein, bevor ich es weiter erkläre, was nicht geht, erstmal, das Genshin Impact ist ein RPG-Game, ja, und eigentlich mehr ein MMORPG, ja, wo ihr dann zusammen eben zocken könnt, offene Welt, freies Erkunden, und so weiter, so wie man es eigentlich kennt, aber Soundtrack ist richtig schön. Der Soundtrack wurde gemacht von dem London Philharmonic Orchestra und der Shanghai Symphony Orchestra. Das ist Wahnsinn. Beziehungsweise man konnte ich bin vorsichtig hier, da steht, du wirst immer die regionalen Besonderheiten der Spitzenorchester der Welt wie das London Philharmonic Orchestra und das Shanghai Symphony Orchestra heraushören können. Also das heißt wohl, wenn man das in Europa benutzt, wird man wohl die Musik des London Philharmonic Orchestra, was ein Name, benutzen oder hören, ja, und eben woanders da dann eben von anderen Orchestern. So, was ist die Besonderheit davon? Also ich sag nur eins. Charakterdesign. World Design. Story, ja. Wobei von der Story habe ich noch nicht so viel miterlebt. Ja, das ist jetzt, ich bin erst relativ am Anfang, aber das Charakterdesign ist professionell, das muss man ganz klar sagen. Und dann sieht man auch, dass dieses Spiel eben auch für eine PS4 mitentwickelt wurde. Ja. Da kann man nicht mit grottigen Textures kommen oder unansehnlichen Animationen oder ähnliches, sondern da muss das schon laufen. Man merkt zwar hier, dass es ein bisschen auf die Smartphone-Leistung heruntergeschrumpft wird, aber eins vorneweg auch, bevor ihr jetzt schon anfangt mit dem Installieren, ihr braucht Power. Hier rächt sich wieder, wenn ihr mal zu viel gespart habt bei den technischen Daten, ja, also dieses Spiel auf dem Pixel 4, ja, das macht keinen Spaß. Da braucht ihr schon einen vernünftigen Prozessor und genug RAM, das richtig Spaß macht, ansonsten ist es nur eine Ruckelorgie, ja. Also hier auf meinem View 20, der ja einen extrem schnellen Prozessor hat und auch noch den GPU-Turbo aktiviert hat, startet es erstmal in mittlerer Grafikqualität. Ich habe es hochgestellt auf Maximum und dann schaltet sich auch der GPU-Turbo mit dazu. Und dann ist es auch richtig gut und flüssig und läuft perfekt. Aber wie gesagt, wenn ihr ein Smartphone habt, das nicht so gute Leistungsdaten hat, das heißt nicht ausreichend RAM und ein langsamer Prozessor, also ich habe 8 GB RAM, dann könnt ihr es vergessen. Das merkt ihr auch sofort, wenn ihr das Spiel installiert. Eine kleine Warnung. Ihr braucht erstmal einen Account bei, wie heißen die nochmal, miHoYo. Ja, speziell für dieses Game. Und dann wird noch was nachgeladen. So ein bisschen was. Ja, also die App selbst hier ist noch nicht mal ganz so groß, 136 Megabyte. Wenn ihr die installiert habt, werden, haltet euch fest, 5,2 Gigabyte nachgeladen installiert. Willkommen in der Gegenwart der Apps. Ja, so ist das nun mal. Ja, und das heißt, guckt, dass ihr eine schnelle WLAN-Verbindung habt, irgendwie, damit es nicht so lange dauert. Zum Glück lädt es im Hintergrund herunter. Das heißt, ihr braucht das Spiel nicht offen zu lassen so lange. Ihr könnt es in den Hintergrund, aber nicht beenden, ja, in den Hintergrund legen. Und dann gibt es eine Benachrichtigung, wenn es fertig ist mit dem Installieren. Ja, so sieht es aus. Also die Anforderungen sind hoch und die Qualität von dem Spiel ist dann eben auch hoch. Und zwar ziemlich hoch. Das muss ich sagen, hat mich beeindruckt. Für ein Smartphone-Game ist es wirklich sehr, sehr gut. Und jetzt haltet euch fest, Achtung, das werdet ihr nicht glauben. Ich werde es nicht weiter auf Android spielen. Weil das Spiel so gut ist und so groß und eben ein richtiges, echtes, großes Game, dass ich das an der PS4 zocken will. Das ist so ein Problem. Also, wenn ein Spiel zu gut ist, dann habe ich gar keine Lust mehr, das am Smartphone zu zocken, weil das auf dem kleinen Display ist das einfach wie, ich sag's mal knallhart, Perlen vor die Säue geschmissen. Ja, es ist so leid mir es tut, ja. Und ich mache deswegen auf dem Smartphone nicht weiter, weil leider gibt es ein Problem. Die PS4-Version und die Version für Android ist nicht untereinander austauschbar mit den Speicherpunkten. Das heißt, wenn ich hier spiele, dann ist das unabhängig von dem Spiel, was ich auf der PS4 habe. Anders übrigens als am PC. Wenn ihr das Spiel auf dem PC spielt, könnt ihr fliegenden Wechsel machen. Ihr spielt auf dem PC, ja, speichert diesen Stand ab, das wird eigentlich, glaube ich, auch sogar automatisch gemacht, dann ladet ihr das Spiel auf dem Android und ihr fängt dort an, wo ihr auf dem PC aufgehört habt. Richtig cool, dann, das wäre für mich dann überhaupt keine Frage, dann würde ich das natürlich sowohl auf dem Android-Gerät als auch auf der PS4 spielen. Leider ist es bis jetzt nicht möglich, PS4 und Android-Versionen untereinander eben genauso nahtlos zu nutzen. Und zwar könnt ihr miteinander spielen, also das heißt, die Nutzer von einer PS4 können mit euch auf dem Android-Gerät spielen, ja, aber ihr auch mit PC und mit PS4, kein Problem, nur eben die Spielstände, also der Spielfortschritt, der ist nicht austauschbar zwischen den beiden Dingern. Und Schuld ist wohl da PS4, ja, weil dort wird der PS4-Account benutzt und bei dem Spiel auf Android wird eure E-Mail-Adresse oder ein Google-Account benutzt. So, das war's. Und damit geht es nicht. Schade, schade, schade. Vielleicht gibt es da noch eine Lösung dafür, dass die so Accounts zum Beispiel verknüpft werden können. Ja, aber das hängt wohl auch mit von Sony ab, ob das dann geht oder nicht. Ja, nichtsdestotrotz, wenn ihr das auf dem Android-Gerät spielen wollt, kriegt ihr eins der besten RPG-Games, grafisch gesehen, soundmäßig gesehen, ja. Aber eins, das muss ich euch noch warnen davor, lasst euch nicht erschrecken. Ihr wisst ja, ich habe Probleme mit englischer Sprachausgabe bei japanischen Spielen. Ich habe noch kein US-Synchro gehört von Japanern, also von japanischen Animes oder Spielen, die auch nur annähernd als gut zu bezeichnen sind. Das ist furchtbar. Furchtbar. Das ist wohl auch lokal begrenzt, ja. Aber wenn dann eben so Chars auf süß getrimmt sind, ich habe es, glaube ich, schon mal gesagt, und die haben Stimmen, ja, wie eine Prostituierte von der Ecke, dann passt es nicht. Im Westen wohlgemerkt, ja. Wie eine westliche Prostituierte an der Ecke. Dann passt es nicht, okay? Bei den Typen genauso, ja. Die Typen sind japanisch cool, nicht amerikanisch cool. Ja, und dann sind Slangs dabei. Ich weiß nicht, das könnt ihr dann ungefähr so sehen, ja. Ich bin es halt leider gewohnt, auch die Slangs rauszuhören beim Englischen. Es ist dann ja manchmal eben so, als ob ihr dann auf einmal eine Anime-Figur habt und die spricht auf einmal bayerisch, ja, oder ostfriesisch, ja. Dann, wie jetzt? Geht doch nicht, ne? Also, was ich damit meine, ist eben, dass die Stimmen in keinster Weise zu den Charakteren passen. In keinster Weise. Leider muss man die Einführung überstehen in englischer Sprachausgabe. Ich kann es nicht kapieren. Ich hätte mir einfach eine Einstellung von Anfang an gewünscht. Wenn ihr dann den ersten Teil erledigt habt, sobald ihr an so eine Säule kommt, wo ihr euren ersten Zauberskill lernt, ja, dann könnt ihr ins Einstellungsmenü gehen. Erst dann erscheint dieses Einstellungsmenü und dort könnt ihr dann einstellen, dass die Stimmen auf Japanisch sind, ja. Die Untertitel sind in der Sprache, in der ihr das Smartphone eingestellt habt. Könnt ihr auch auswählen, Englisch, Deutsch, Japanisch, ja, kein Problem. Und das geht vollkommen in Ordnung. Die Untertitel in Deutsch sind vollkommen in Ordnung. Ja. Nur eben die Sprachausgabe möchte ich im Original haben, weil Anime-Chars eben süße Stimmen haben, weil Anime-Chars eben die zugedachten Stimmen haben. Übrigens, bei deutschen Animes geht's einigermaßen, ja, also war früher auch schlimm, jetzt ist es besser, aber da stimmt zumindest mal, oder meistens stimmt da diese, der Eindruck, dass der Stimme auch passt, ja. Ich bin ja Sailor Moon Fan, ja, und ich habe viele Synchros von Sailor Moon gehört, ja, die chinesische und die japanische sind natürlich die beste, die drittbeste ist auf jeden Fall die deutsche Synchro. Ich habe mal die amerikanische Synchro gehört, ich hab gedacht, nee, ja, das kann nicht sein, sowas. Naja, okay, und vielleicht ist das auch deswegen bei mir hängen geblieben, jedenfalls Spiele im Anime-Stil mit englischer Sprachausgabe ist das Schlimmste, was es gibt. Deswegen ärgerlich, dass man das erst nach dem ganzen Intro, das werde ich also nie vernünftig sehen können, ja, man das einstellen kann. Aber zum Glück geht's ja. Ganz ehrlich, Leute, wenn das nach diesem Intro nicht gegangen wäre, hätte ich das erst gar nicht weiter verfolgt, das Spiel. Und hätte es wieder gelöscht, ja, weil das geht einfach gar nicht. Macht das ganze Spiel kaputt. Ansonsten, Chars, super genial, tolle Grafik, tolle Soundeffekte, tolle Effekte, grafische Effekte, irre, ja, Wahnsinn. Also wirklich Vollpreisspiel, könnte man sagen. Ja, was kostet's? Nix, ist ein In-App-Purchase-Game, ja, hat auch seine Nachteile. Ich hätte gerne hier für das Spiel 30 Euro bezahlt, auf der PlayStation übrigens dann, klar, habe ich ja eben schon gesagt, ne? Aber nein, es ist auch auf der PlayStation kostenlos. Auf der anderen Seite ist es natürlich gut, ihr könnt erstmal zocken, ja, und es hat ja auch was für sich, ja, erstmal zocken zu können, sich das Spiel vernünftig anzugucken, dann kann man ja entscheiden, was man kauft. Aber Vorsicht, ja, das sind wieder sogenannte Draws, ne, oder Rolls, die ihr dort macht, und das kann ins Geld gehen. Also das Typische, ne, ihr wollt einen guten Gegenstand haben, na, dann kauft ihr Kisten ohne Ende und kriegt immer nur Müll, ja, bis dann vielleicht irgendwann mal das Teil, was ihr haben wollt, dabei ist. Das ist halt die große Gefahr bei diesen ganzen Games. Mal sehen, wie sich das noch entwickelt, weil es ja reguliert werden soll in der EU, aber müssen wir erstmal damit leben. Ansonsten ist das Spiel natürlich über jede Kritik erhaben, was die Qualität anbetrifft. Und die Story, wie gesagt, habe ich nur am Rande angekratzt. Und ich denke, da steckt auch noch was ganz, ganz Großes dahinter. Da gibt es auch sehr viele Infos drüber auf der offiziellen Website. Genshin Impact ist also nichts, was jetzt als reines Android-Game irgendwie Aufmerksamkeit erregt hat, sondern wie gesagt auf vielen Plattformen mit einer großen Fanbase auch schon gehandelt wird. Wahnsinn, was da abgeht. Und deswegen natürlich App der Woche kostenlos im Play Store zu bekommen und bei der PS4 und PC geht's los. Übrigens habe ich gehört, dass es soll Gerüchte geben, dass es auch bald auf der Switch herauskommen soll. Auch interessante Sache. Gut, damit sind wir am Ende für diese Woche vom Uncast. Wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen, Infos habt, nur her damit in der Line-Community. Dort könnt ihr alles loswerden. Link dazu findet ihr in den Shownotes. Dort gibt es auch noch Links zu den behandelten Themen und die Shownotes findet ihr in eurem Podcast-Player. Irgendwo, ne, müssen die sein, aufklappen und dort sind dann die ganzen Links drin. Und damit wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss!